Yo, Leute, Haftbefehl, Splash Mac, check. Ich bin ab 7.11. auf Tour. Kommt alle vorbei auf der Flucht. Mutter, Ficker, Aslak, Stereotyp, 29. Oktober. Checkt es. Bang, bang, bang, bang, bang. Für ein Kilo Hasch, Nuggerpreis als Sachbi, ich liebe meine Stadt. Kunden von außerhalb kriegen Schrott, Hände verpackt und als Grüne verkloppt. Bunker 100 Gramm Koks an den Eiern, 4 Mille Schnapp, fahr die Drogen nach Bayern. Es tut mir leid, Herr Officer, Plattenburg, doch Kunden aus Aschaffenburg zahlen Haschen, Achterkurs. Mein Nachbar wurde gekrascht, das ganze Geld ist fort. 80 Gramm Crack, Anklage, Völkermord. In der Zelle schmoren, bis zum Abschiebetag. Export, Hölle, dritte Welt, Afrika. Kriminell, Lebensstil, Asus-Style. Schnelles Geld, Spielothek, Novoline. Flexkristall, Dobro, Koks am Stein. Wolli, Mini, Kurats, ich hab das beste Zeug. Goethestraße, Louis Vuitton Store. Zahl die Kollektion bar, fick auf Sponsor. Ich schon dir das Baller her damit. Komm schon, wenn nicht mit Rap, dann mit der Bombkamp. Goethestraße, Louis Vuitton Store. Zahl die Kollektion bar, fick auf Sponsor. Ich schon dir das Baller her damit. Komm schon, wenn nicht mit Rap, dann mit der Bombkamp. 34.000 für ein Kilo Koks, yeah, das ist Roboter, Sachbi, ich liebe meinen Flow. Verpackt es in der Booth, im Päckchen zerteilt. Perfektes Flex, knallt wie Crack in der Pipe. Gebubbelt in Peppies, nimm ein Zug, Top-Bong. Meine Kunden sind Ghetto-Schlucken, wenn die Cops kommen. Und ich mein kein Schwuchtelscheiß. Erste Probe ist umsonst, danach gibt es guten Preis. Mich macht diese Jugend reich. Escobar, geh ans Mike, wenn ich Geld witter. Rap wie Bejütter, Schuppenhau, Geld schimmern. Korrupte Bullen oder mein Style der Heimat. Mois, sag mir, was macht diese Welt? Ich will ein Pool im Penthouse, meine Rap-Tracks und Pimp-Shit. Finanziert von der Nutte, ich geb kein Cent aus. Guter Hehl auf die Ware, ich kauf sie. Fick Jack and Jones, Mois, ich geh mit Haft auf die. Goethestraße, Louis Vuitton Store. Zahl die Kollektion bar, fick auf Sponsor. Ich hol dir das Baller her damit. Komm schon, wenn nicht mit Rap, dann mit der Bombkamp. Goethestraße, Louis Vuitton Store. Zahl die Kollektion bar, fick auf Sponsor. Ich hol dir das Baller her damit. Komm schon, wenn nicht mit Rap, dann mit der Bombkamp. Ich locke den Boss, die Huren strecken den Stock. Ich pumpe Schrot auf die Cops, voll mechanisch Robocop. Ich schieb die Flinte in dein Arsch und du schluckst. Das ist Kaiserstraßen-Style, du Chunky battles für einen Schuss. Klatsch den Novoline in deine Fresse und du starrst auf meine allmassive Diamantenkette. Matt Anthrazit, 24 Zoll Chrom. Die Skyline reflektiert sich aus dem Rolls-Royce-Phantom. Das Ghetto-Giftgas verteilt sich nur überall. Welcome to Frankfurt, Hände hoch, Überfall. Stopf die Zuckerimplantage in dein Dickdarm. 100 Kilo Morphium, Cyber-Sex-Fix-Hahn. Bin's cool, mach mit nem Lamborghini Drive-Pine. 99 Oberkörper, eine Kugel Steißbein. Trocken schieß, wir sind ready für das Game. Scheiß auf Plots oder Crips, ich smoke ein Kilo. Hey, Goethestraße, Louis Vuitton Store. Zahl die Kollektion bar, fick auf Sponsor. Ich hol dir das Baller her damit. Komm schon, wenn nicht mit Rap, dann mit der Bombkamp.